Ich pack meine Sachen. Auf dem Hügel steht ein Grab. Keine Ahnung, wer hier starb. Manchmal hängen wir hier oben ab und toben rum. Ein Blick über die Stadt, Hundebellen der Nachbarschaft. Klare, warme Nacht, ein Vogel singt, ein Vogel summt. Mein Bett war schon gemacht, jetzt bin ich munter und hellwach. Ich hatte mir vorher schon gedacht, geahnt, doch ich blieb stumm. Ich bin geflohen vor all dem Krach, in meinem Haus unter meinem Dach. Klare, warme Nacht, ein Vogel singt, ein Vogel summt. Feuer entfacht, keiner gibt auf den Segen Acht. Es hängt er schief, dann kippt er um. Ein Haus, in dem niemand mehr lacht. Gratulier, ihr habt es geschafft. Lauf durch die Scherben in die Nacht. Ein Vogel singt, ein Vogel summt. Ich hab da ne Idee, ihr werdet ausflippen. Ich hab da ne Idee.